Und die letzte Frage lautete: Herr Brehl, Sie sprachen von einem von Michael Kühn ausgegebenen Organisationsbefehl, der den Besitz und das Horten von Waffen verbot. Wie erklären Sie sich die Verstrickung von Kühnen in den sogenannten Bückeburger Prozess? Wie war die grundsätzliche Einstellung von Kühnen zur Gewalt? Kein Organisationsbefehl Kühnens wurde mit solcher Konsequenz durchgesetzt wie der, der nicht nur das Sammeln und Horten von Waffen und Sprengstoff und Munition verbot, sondern sogar Strategiegespräche zu deren Gebrauch. Sonst eher auf Diskussionen, Austausch von Argumenten und anschließendem Konsens bedacht, war Kühnen in dieser Frage absolut kompromisslos. Sicher hat der Bückeburger Prozess dazu entscheidend beigetragen, denn hier waren in der Tat Leute aus Kühnens unmittelbarem Umfeld wegen Gewalttaten angeklagt. Und er selber galt lange als Drahtzieher dieser Gewalt. Am Ende war er der Einzige, der ausschließlich wegen Propagandadelikten verurteilt wurde. Und es gab nicht mal den kleinsten Hinweis darauf, dass er Kühnen eventuell heimlicher Anstifter der Gewalt gewesen sein könnte. Als später zwei Neonazi-Organisationen Kühnens verboten wurde, an SNA und Nationale Sammlung, kam es zwar zu bundesweiten Hausdurchsuchungen bei allen Funktionären und vielen Gefolgsleuten, jedoch nicht zu einer einzigen Verhaftung, gerade auch, weil der oben zitierte Organisationsbefehl von Kühnens Gefolgschaft strikt eingehalten worden war. Ich habe an vielen Besprechungen im kleinsten Kreis teilgenommen und gerade auf unseren Deutschlandfahrten ungezählte Vier-Augen-Gespräche mit Kühnen geführt. Nicht ein einziges Mal ließ der Chef auch nur erahnen, dass seine Politik der Gewaltlosigkeit nur Taktik sein könnte. Ich will nichts gegen das Volk, hat er immer wieder betont und wusste genau, dass die Anwendung von Gewalt niemals auf die Akzeptanz breiter Massen stoßen würde. Außerdem war Kühnen ein Feingeist, dem die Anwendung von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ganz einfach zuwider war. Kühnen war auch sehr erbost darüber, dass die Journalie immer wieder versuchte, eine Art braune Armee-Fraktion sozusagen als Pendant zur RAF herbeizuschreiben. Und auch mir war natürlich klar, Gewalt konnte eigentlich nur einem nutzen, dem herrschenden System. Der Staat würde einen Terror von rechts sicherlich als Vorwand dazu benutzen, mit noch größerer Härte gegen uns vorzugehen und unsere spärlichen Freiräume weiter zu beschneiden. Mit Gewalt aber würde weder das System zu destabilisieren, noch größere Volksmassen zu gewinnen sein, sodass die Gewalt sogar jenseits aller moralischen Bedenken auch politisch abzulehnen war und ist.